Verschiedene Kreise Südkoreas schätzen die unvergänglichen Verdienste der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Wiedervereinigung des Vaterlandes hoch. Der freie Beiträger Fang Man-ok und weitere Südkoreaner meinten, der Präsident Kim Il-sung habe die Liebe zu Land, Nation und Volk als seinen Leitspruch betrachtet und sich der Wiedervereinigung des Landes hingegeben. Er sei der Stern für die Wiedervereinigung des Vaterlandes und erfahrener Politiker, der mit weitblickender Klugheit wie ein Leuchtturm den Weg zur Wiedervereinigung erhellt habe. Auch die anderen Südkoreaner würdigten den Vorsitzenden des Verteidigungskomitees Kim Jong-il wie folgt. Das Ideal durch unsere Nation selbst, das Kim Jong-il unserer Nation gegeben hat, gilt als das Banner des Sieges im Zeitalter der Wiedervereinigung vom 15. Juni. Die Annahme der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und der Deklaration vom 4. Oktober, die danach erzielten sensationellen Erfolge auf dem Weg zur nationalen Geschlossenheit und Wiedervereinigung, der Geist der Souveränität unserer Nation und die gesamtnationale Solidarität und Vereinigung sind ein glänzendes Ergebnis seiner Idee über die Wiedervereinigung des Vaterlandes.